Babys faszinieren Forscher. In den letzten Jahren entdecken die Wissenschaftler, welche komplizierten Denkfähigkeiten sich hinter dem Lallen und Lächeln der Babys verbergen. Babys können schon kurz nach der Geburt ihre Muttersprache von Fremdsprachen unterscheiden. Nur wenig später entwickeln sie einen Sinn für Zahlen. Sie können von Anfang an kommunizieren. Babys sind klug, das ist heute eine allgemein akzeptierte Tatsache. Herr Professor Plunkett, wenn Babys so klug sind, warum sprechen sie dann nicht? Im Licht neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist das eigentlich nicht zu viel verlangt. Schon mit einem Monat können Babys einen B-Laut von einem D-Laut unterscheiden. Doch offenbar ist es für das Gehirn etwas ganz anderes, einen Klang zu analysieren, als ihm eine Bedeutung zu geben, also den Klang und die Bedeutung miteinander zu verbinden. Deshalb gelingt es auch Einjährigen nicht, zwei Stofftiere namens Bau und Dau auseinanderzuhalten.